hier schnell. Bier? Gut? Ja. Ja. 4 Bier? 3 Bier? 2, 1, kein Bier. Bier. Alles Bier, gut Bier. Bier, gut Bier, gut Bier, gut Bier, gut Bier, gut Bier. Bier.